WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 19. August 14 nach Christus, der Todestag des römischen Herrschers Augustus. Rerum gestarum divi Augusti. Die Taten des vergöttlichten Augustus. Libus orbem terrarum imperio populi Romani sub iecis. Die Taten, mit denen er den Erdkreis der Herrschaft des römischen Volkes unterwarf. Der Tatenbericht des Augustus, des Vergöttlichten, des Einzigartigen, des ersten römischen Kaisers. Nein, ich glaube, das sollte man natürlich nicht so sagen. Wieso? Was ist los? Kaiser sollte man ihn wirklich nicht nennen. Ist natürlich kein Kaiser. Darf ich vorstellen, Professor Werner Eck, Althistoriker und Augustus-Kenner. Dass er kein Kaiser war, ist ganz evident. Der Begriff ist schlicht irreführend. Schauen wir ins Lexikon. Da steht Augustus, erster römischer Kaiser. Und hier ein Schulbuch und natürlich auch im Internet bei Wikipedia. Erster römischer Kaiser. Da, der erste. Er soll der erste gewesen sein, der Psoriasis hatte. Was bitte? Psoriasis ist eine Hautkrankheit. Schuppenflechte oder sowas ähnliches. Steht in Wikipedia unter diesem entsprechenden Stichwort. Im Internet steht ja viel. Ja, soll er der Erste gewesen. Ob die medizinische Analyse hier wirklich stimmt, das kann ich nicht sagen. Aber gehört so eine Geschichte an den Anfang? Wie aber anfangen, wenn nicht mit dem ersten Kaiser? Vielleicht so, wie Augustus selbst einmal begonnen hat, kurz vor seinem Tod, in seinem selbstverfassten Lebensbericht. Annus unde viginti natus exercitum privato consilium. Im Alter von 19 Jahren habe ich aus privatem Entschluss und aus eigenen Mitteln ein Heer aufgestellt. Nicht der schlechteste Anfang. Habe ich aus privatem Entschluss und aus eigenen Mitteln ein Heer aufgestellt, mit dem ich dem Staatswesen, das durch die Gewaltherrschaft einer politischen Machtgruppe unterdrückt wurde, die Freiheit wiedergab. Ein 19-Jähriger stellt ein Privatheer auf, um damit das Staatswesen zu retten. Der 19-Jährige heißt Gaius Octavius, der spätere Augustus. Und das Staatswesen ist die Römische Republik. Res publica. Republik, das klingt modern. In Wahrheit handelt es sich um einen Staat, der von einer aristokratischen Elite mehr schlecht als recht regiert wird. Das Sagen haben die, die einen erlesenen Stammbaum und möglichst viel Geld haben. Seine Familie, oder? Die seines Vaters gehörte nun sicher nicht zu den Top Ten. Gaius Octavius hat jedoch einen berühmten Großonkel, Gaius Julius Caesar. Bekannt geworden an der Seite von Liz Taylor in dem berühmten Film Kleopatra. Für wen du mich auch halten magst in deinem Zorn, ich bin vor allem Caesar. Und ich bin Kleopatra. Nun haben sich die beiden nicht nur gestritten. Mein Schoß ist voller Sehnsucht und Verlangen. Solche Frauen, sagt man, bekommen Söhne. Und so war es dann auch. Aber Kinder von Liz Taylor zählen nicht, zumindest nicht für die römische Senatsaristokratie. Und deshalb entscheidet sich der echte Caesar zu folgendem Schritt. Er hat den nächsten männlichen Verwandten, den hat er eben auserwählt oder hat er adoptiert, damit die eigene Familie, das eigene Blut auch, weitergeführt wurde. Gaius Octavius, der Umstände halber auch gern nur Octavian genannt, wird so der Adoptivsohn und Erbe seines Großonkels. Als Caesar an den Iden des März 44 vor unserer Zeitrechnung ermordet wird, beginnt das Chaos. Qui parentem meum ne caverunt? Diejenigen, die meinen Vater, gemeint ist Julius Caesar, die meinen Vater ermordet haben, trieb ich in die Verbannung. Und rächte durch gesetzmäßige gerichtliche Verfolgung so ihr Verbrechen. Doch es geht nicht um Rache, es geht um Rom, um die Macht. In den folgenden Jahren des Bürgerkrieges entpuppt sich Octavian als geschickter und zugleich grausamer Strippenzieher. Tausende Gegner lässt er ermorden, so berichtet sein späterer Biograf, Sueton. Er bestrafte sehr viele, wobei er denen, die den Versuch unternahmen, Gnade zu erbitten oder eine Entschuldigung anzuführen, mit kurzen Worten entgegnete: Moriendum esse. Man muss sterben. Wie anders er selbst das erzählt. Bella terra et mari, civilia externaque toto in orbe terrarum, Kriege zu Wasser und zu Lande gegen innere und äußere Feinde habe ich auf dem ganzen Erdkreis oftmals geführt. Und als Sieger habe ich allen Mitbürgern, die um Gnade baten, Schonung gewährt. Das klingt so, als sei da ein großer Heerführer am Werke. Andere wissen über die militärischen Führungsqualitäten des Octavian durchaus kritischer zu berichten. In der ersten Schlacht sei er geflüchtet und schließlich ohne Feldherrnmantel und Pferd nach 2 Tagen wieder aufgetaucht, so schreibt Antonius. Antonius? Marcus Antonius, der Nachfolger Cäsars an der Seite von Liz Taylor. Bitte, nimm dich in Acht vor Octavian. Er soll sich vor mir in Acht nehmen. Mit Antonius ist Octavian zunächst verbündet, um schließlich gegen ihn in die entscheidende Schlacht des Bürgerkrieges zu ziehen. Das heißt, persönlich erledigt er das nicht. Er ist sicher kein Militär in dem engeren Sinn des Wortes. Das war nie die Sache von Augustus. Da war offensichtlich weder seine körperliche Konstitution noch seine psychische entsprechend. Sein Jugendfreund Marcus Agrippa erledigt das für ihn. In der Seeschlacht bei Actium siegt er gegen Mark Anton. Der stürzt sich kurz darauf in sein Schwert. Kleopatra befördert sich mittels Schlangengift ins Jenseits. Antonius. Antonius, warte. Ägypten wird römische Provinz, Octavian hält die Macht über das römische Reich allein in seinen Händen. Ende des Bürgerkriegs. Postquam bella civilia extinxeram, per consensum universorum potitus rerum omnium. Nachdem ich die Flammen der Bürgerkriege gelöscht hatte und mit der einmütigen Zustimmung der gesamten Bevölkerung in den Besitz der staatlichen Allgewalt gelangt war, habe ich das Gemeinwesen aus meiner Machtbefugnis wieder der Ermessensfreiheit des Senats und des römischen Volkes überantwortet. Quo pro merito meo, senatus consulto Augustus appellatus sum. Für dieses mein Verdienst wurde mir auf Beschluss des Senats der Name Augustus gegeben. Es ist das Jahr 27 vor Christus. In den Geschichtsbüchern beginnt damit die römische Kaiserzeit. Für die Zeitgenossen aber ist dies zunächst einmal das Ende der Bürgerkriege. Formal wird die Republik sogar wiederhergestellt. Res publica restituta heißt es dann. Das abschreckende Beispiel seines ermordeten Großonkels, des vergöttlichten Cäsar vor Augen, geht Augustus vorsichtig vor. Er reißt die Macht nicht einfach an sich. Er lässt sie sich, gekleidet in ordentliche republikanische Ämter, vom Senat übertragen. Zum Beispiel die Befehlsgewalt über die wichtigsten römischen Provinzen. Das sind die, in denen auch das Militär steht. Und die bekommt er. Und zwar zunächst auf 10 Jahre. Und dann wird sie immer wieder erneuert. Auf 5 Jahre, auf 10 Jahre und so weiter. Bis zu seinem Ende. Jemand, dessen Macht erneuert werden muss, ist natürlich kein Kaiser. Das wäre also geklärt. Kein Kaiser. Nein, akribisch achtet er darauf, den Anschein einer Republik aufrechtzuerhalten. Post it tempus autoritate omnibus. Seit dieser Zeit überragte ich alle übrigen an Autorität. Potestate autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi. An Amtsgewalt aber besaß ich nicht mehr als die anderen, die auch ich im Amt zu Kollegen hatte. Formal richtig, faktisch Augenwischerei. Indem er sich die Macht über die Provinzen mit Militär sichert, hält er in Wahrheit die Strippen in den Händen. Augustus liebt die Inszenierung, die großen Gesten. Und er konnte, um bestimmte Dinge zu erreichen, da konnte er durchaus theatralisch auftreten. Als das Volk ihm mit aller Gewalt die Diktatur anbot, kniete er nieder, riss sich die Toga von den Schultern, entblößte seine Brust und bat inständig darum, ihm das zu ersparen. Lieber will ich sterben, als dass ich die Diktatur übernehme. Das heißt, wir leben in der Republik und daran halte ich mich. Da kann mich niemand davon abbringen. 4 Jahrzehnte sollte diese Herrschaft des Augustus währen. 4 Jahrzehnte, in denen Rom wächst. Das Gebiet aller Provinzen des römischen Volkes habe ich vergrößert. Natürlich, natürlich. Augustus ist der größte Eroberer der gesamten römischen Geschichte gewesen. 4 Jahrzehnte, in denen er prachtvolle Bauten errichten lässt. Rom hat er so verschönern lassen, dass er sich mit Recht rühmen konnte, eine Stadt aus Marmor zu hinterlassen, wo er eine aus Ziegeln übernommen hatte. 4 Jahrzehnte der Stabilität, des Friedens. Pax Augusta. Die Kriege gab es jedenfalls im Innern des Reiches praktisch nicht mehr. 4 Jahrzehnte, in denen er sein Prinzip der Herrschaft sichert für sich und seine Nachfolger. Naja, das System hält sich eigentlich, wenn man es formal betrachtet, bis ins 5. Jahrhundert. 4 Jahrzehnte, in denen sich das Gesicht Roms ändert. Nur sein Gesicht, das ändert sich nie. Es ist nie ein Altersporträt vorhanden. Es ist immer der junge, gleichbleibende Augustus. Das kann in der Realität in diesen vielen Jahrzehnten gar nicht gewesen sein. Auch Augustus hat irgendwann mal ein paar Altersfalten im Gesicht gehabt, aber das erscheint nicht. Er wollte in dieser Form erscheinen als die stabile Mitte dieses neuen politischen Herrschaftsgebildes. Mitten hinein in diese Herrschaft fällt ein Ereignis, das wie kaum ein anderes die Weltgeschichte verändern sollte. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Wie es weitergeht, weiß fast jeder, aber keiner weiß, wann genau diese Volkszählung stattgefunden haben soll. Die fand wohl, vermutlich so 6-5 vor Christus statt. Die Geburt Christi ist später in der christlichen Historiografie in einer Weise festgelegt worden, dass sie in Wirklichkeit eben vor Christi Geburt stattfand. Christi Geburt fand vor Christi Geburt statt. Kaiser Augustus ist gar kein Kaiser. Geschichte kann kompliziert sein. Geblieben ist die Idee von einem glücklichen, friedlichen Zeitalter, einem augustäischen Zeitalter. Wobei eben wieder zu sagen ist, das ist der Eindruck, den auch seine eigene Zeit im Innern hatte. Was auch der Grund ist, weshalb Augustus während seiner Herrschaft Ehrungen über Ehrungen erhält, mit Folgen bis heute. Ist der Juli nach seinem Großonkel Julius Cäsar benannt, so trägt der August den seinen. Aber das sind nur Kleinigkeiten. Senatus et equester ordo, populusque Romanus. Der Senat, der Ritterstand und das römische Volk gaben mir einmütig den Titel Pater Patriae. Patrem Patriae, Vater des Vaterlandes. Die höchste und wohl auch bedeutendste Ehrung für ihn. Er, der Mittelpunkt des Staates, Familienoberhaupt eines Weltreichs, Pater Patriae, welch Auszeichnung. Mit ihr endet sein Tatenbericht. Cum scripsi hec, annum septuagensumum sextum. Während ich dies schreibe, bin ich in meinem 76. Lebensjahr. Nur wenig später, am 19. August des Jahres 14, stirbt er. Die Todesursache ist weitestgehend ungeklärt. Es muss ein Tod gewesen sein, dass er fast bis zum letzten Augenblick das volle Bewusstsein hatte. Und laut seinem Biografen Sueton auch bis zum letzten Moment einen gewissen Hang zur Theatralik. An seinem letzten Lebenstag fragte er immer wieder danach, ob seinetwegen draußen bereits Aufruhr entstanden sei, verlangte nach einem Spiegel, ließ sich sein Haar kämmen, die herabhängenden Wangen hochziehen und erkundigte sich bei den zu ihm vorgelassenen Freunden, ob sie den Eindruck hätten, dass er die Komödie des Lebens bis zum Ende gefällig gespielt habe. Und er fügte die in einem Bühnenstück üblichen Schlussworte hinzu. Wenn nun das Ganze euch wohl gefallen hat, so klatscht Beifall und entlasst uns alle mit Dank nach Hause. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de